Morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Here I'm going to give you another difference between religion and Christianity. Hier gebe ich dir einen weiteren Unterschied zwischen Religion und Christentum. And the Christianity is based on spiritual laws, while religion is basically based on man-made laws. Christentum basiert auf geistliche Gesetze, während Religion grundsätzlich auf Gesetze beruht, die von Menschen gemacht sind. What's the difference? Was ist der Unterschied? Here's the difference. Hier ist der Unterschied. Spiritual laws are more principles that God has instituted into this world and into our life. Geistliche Gesetze sind eher Prinzipien, die Gott für diese Welt und unser Leben geschaffen hat. But the man-made laws have much more to do with how we have performed to get something. Gesetze, die von Menschen gemacht sind, haben viel mehr zu tun, wie wir etwas geleistet haben, um etwas zu bekommen. Look at this, so many man-made laws are in the church today. Schau, heutzutage gibt es in der Gemeinde so viele Gesetze, die von den Menschen gemacht wurden. For instance, we can talk about money. Zum Beispiel Geld. Lass uns über Geld sprechen. Is it a spiritual law that we will reap whatever we sow? Ist es ein geistliches Gesetz, dass wir ernten, was wir auch immer gesät haben? It's a spiritual law. Es ist ein geistliches Gesetz. Is it a man-made law that we have to give 10% to the church? Ist es ein von Menschen gemachtes Gesetz, dass wir 10% der Kirche geben müssen? Yes. Ja. No, Reinhard. Nein, Reinhard. God made the law. Gott machte dieses Gesetz. No, he didn't. Nein, hat nicht. He made that law for the people of Israel, which you're not part of. Schuf dieses Gesetz für die Israeliten, zu denen du nicht gehörst. And even for the people of Israel, it was only until Christ came. Und auch für die Israeliten galt es nur so lange, bis Jesus kam. It was part of another covenant. Es war Teil eines anderen Bundes. So what's the difference? Was ist also der Unterschied? Sowing and reaping is for whom? Säen und Ernten ist für wen? The spiritual law helps whom? Das geistliche Gesetz hilft wem? Me. Mir. The one who gives. Denjenigen, der gibt. My whole life I've been very, very generously sowing into the kingdom and to the poor. Während meines ganzen Lebens habe ich großzügig gesät in das Königreich, in die Armen. Always. Immer. So I'm reaping. Jetzt ernte ich. My heart is free from the love of money. Mein Herz ist frei von Geldliebe. I have a generous heart. Ich habe ein großzügiges Herz. And I'm reaping what I'm sowing. Und so ernte ich, was ich sähe. See, every spiritual law benefits me. Ich profitiere von jedem geistlichen Gesetz. While every man-made law doesn't benefit you. Während jedes Gesetz von Menschen gemacht dir keinen Vorteil bringt. Who does it benefit if you give out of religion? Wer profitiert, wenn du aus religiösen Motiven gibst? You know, oh, we give unto the Lord. Weißt du, wir geben dem Herrn. You really think the Lord needs your money? Glaubst du wirklich, dass der Herr dein Geld braucht? Think about it. Denk darüber nach. God does not need anything that you have. Gott braucht nichts, was du hast. The one who created every diamond mine in the world, you think really you need to sustain him? Derjenige, der jede Diamantenmine in der Welt geschaffen hat, glaubst du wirklich, dass du ihn unterstützen musst? Of course not. Natürlich nicht. So it's all about a system. Alles dreht sich um ein System. If you give money to sustain a system, well, that's what you do. Wenn du Geld gibst, um ein System zu unterstützen, gut, dann ist es das, was du machst. You choose. Du wählst. Just don't blame God for this. Doch gib nicht Gott die Schuld für diese Dinge. But when you learn that the spiritual law of sowing and reaping is all about your own benefit, the whole thing will become fun. Wenn du lernst, dass das geistliche Gesetz von Saat und Ernte zu deinem eigenen Vorteil ist, dann macht das Ganze Spaß. But religious laws are all about making us look good. Also religiöse Gesetze sind da, um uns gut aussehen zu lassen. Oh, that's what I am giving my 10% faithfully. Oh, das gebe ich. Meine 10% voller Glauben. Paul clearly tells the Corinthians, God loves a cheerful giver. Paulus sagte den Korinthern ganz klar, dass Gott einen freudigen Geber liebt. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen? The farm is going out on the field. Der Bauer geht hinaus. Auf das Feld. And the wife says, "Where are you going?" Und die Frau sagt, wohin gehst du? And he says, "Oh man, I'm so sad." Oh Mann, ich bin so traurig. In fact, I'm almost feeling depressed. Ich bin schon fast depressiv. It's a really hard day. Es ist wirklich ein harter Tag. And the wife says, "What's happening?" Und die Frau fragt, was ist passiert? He says, "I have to take the seeds and put it in the ground." Er sagt, ich muss die Samen nehmen und sie auf den Boden ausstreuen. I don't want to let go of that seed. Aber ich will diese Samen nicht weggeben. But I have to put it into the ground. Aber ich muss sie aussehen. Think about it. That's what Christians give. Das ist, wie Christen geben. Paul says, listen, God loves a happy giver. Paulus sagt, hör zu, Gott liebt einen glücklichen Geber. And he says it in the context of sowing and reaping. Das sagt im Kontext von Saat und Ernte. The farmer is excited about putting the seed in the ground because he knows he's going to have a huge harvest. Der Bauer ist aufgeregt, dass er die Saat aussehen kann, denn er weiß, dass er eine riesige Ernte haben wird. That's exactly the difference between spiritual law and a man-made or a religious law. Das ist genau der Unterschied zwischen einem geistlichen Gesetz und einem religiösen, von Menschen gemachten Gesetz. Religion will take good spiritual laws and turn them into man-made destructive laws. Religion nimmt gute geistliche Gesetze und verändert sie in menschengemachte, zerstörerische Gesetze. Every spiritual law that God put into the universe is for our benefit. Jedes geistliche Gesetz, das Gott in das Universum gegeben hat, ist zu unserem Vorteil. If it's for our benefit, then it suddenly makes sense and it's fun. Es ist zu unserem Vorteil und plötzlich macht es Sinn und Freude. Think about this. Denk darüber nach. Reading your Bible. Deine Bibel zu lesen. Is it good? Ist das gut? It's very good. Es ist sehr gut. But it can be very bad. Aber es kann auch sehr schlecht sein. How can the same thing be good and bad? Wie kann das gleiche gut und böse sein? Well, if you read the Bible as a man-made law, as a religious activity, wenn du die Bibel liest aufgrund eines von Menschen gemachten Gesetzes als eine religiöse Aktivität, it will bring condemnation to you, wird es dir Verdammnis bringen, or it will make you judgmental, oder es macht dich urteilend. How many people have used the Bible in order to destroy other people and bring so much condemnation? Wie viele Menschen haben die Bibel benutzt, um andere Menschen zu zerstören und so viel Verdammnis zu bringen? Why and how? Warum und wie? Because it's a man-made law and not a spiritual law. Weil es ein Gesetz ist, das von Menschen gemacht wurde und kein geistliches Gesetz ist. So when I read the Bible, wenn ich die Bibel lese, I want my beloved God to speak to me. It's a love letter from him to me. Dann will ich, dass mein geliebter Vater zu mir spricht. Es ist ein Liebesbrief für mich von ihm. Suddenly it is not a law that I have to perform, it's an invitation. Auf einmal ist es kein Gesetz, das ich befolgen muss, sondern eine Einladung. Praying. Beten. Praying is becoming man-made religious laws to so many people. Beten wurde zu einem von Menschen gemachten Gesetz für so viele Leute. But if I understand that praying is me connecting myself with the one who loves me so passionately, it becomes fun. Wenn ich verstehe, dass Beten bedeutet, dass ich mich mit Gott verbinde, mit demjenigen, der mich so bedingungslos und leidenschaftlich liebt, macht es Spaß. You see the difference? Siehst du den Unterschied? God has given beautiful spiritual laws. I can feed on the word of God. Gott gibt wundervolle geistliche Gesetze. Ich kann mich mit dem Wort Gottes ernähren. And we've made it religious laws. I have to read the Bible. Und wir machen daraus religiöse Gesetze. Ich muss die Bibel lesen. And then we kill other with the Bible word. Und dann töten wir andere mit den Bibelversen. Don't do that, please. Mach das bitte nicht. See you tomorrow. Sehe dich morgen.